WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zur späten mitternächtlichen Stunde. Ja, mitternächtlich kann man das gar nicht mehr sagen. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute heißt Markus und der Markus ist 47. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Markus. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist abgeleitet eigentlich von der vom gestrigen Thema. Es ging da um Tabus und ich habe mit einer Freundin zusammengesessen und wir haben tatsächlich gesagt, das wäre unser Thema, denn wir beiden organisieren Parkplatztreffen der etwas anderen Art und zwar mit Leuten, die ausgefallenere Neigungen haben, also im SM-Bereich. Mhm. Das sind Leute mit Bi-Neigungen, Transvestiten, Transsexuelle. Wo genau, auf welchen Parkplätzen trefft ihr euch? Auf Autobahnparkplätzen? Nein, das sind eben entsprechend Vorurteile, die viele Leute haben. Es sind Pendlerparkplätze, es sind Wald- und Wanderparkplätze, es sind Sachen, die wir vorher auskundschaften, um zu schauen, dass da eben keine fremden Leute sind. Oder wenige Fremde? Oder wenige Fremde, ja, richtig. Ja. Wobei es dann eben einfach, wenn es um Exhibitionismus geht, eigentlich eben auch eher das Thema ist, dass man sich den anderen zeigt, die da sind. Ja. Wie organisiert man das? Haben also Profile auf zwei, drei Plattformen, erotischen Plattformen, Kontaktplattformen, nicht kommerzieller Art. Mhm. Und wir sind da in den entsprechenden Foren, starten Aufrufe. Ja. Wer eben Lust hat, sich mit uns zu treffen. Ja. Die Leute können uns anschreiben, können uns kontaktieren, können selber auch öffentlich schreiben, dass sie dabei sind. Mhm. Oder einfach kommen. Bitte? Oder einfach dorthin kommen. Nee, das nicht. Das nicht. Wir suchen uns schon vorher aus, dass auch so eine Kombination passt. Ach so. Also wir haben Paare dabei, wir haben Transvestiten. Wenn wir Transvestiten haben, brauchen wir eben auch die Anzahl der Männer dabei. Ja. Und das ist eben einfach so eine gewisse Gewichtung. Verstehe. Und nur den Leuten, oder die Leute, die ihr gerne haben wollt, denen sagt ihr dann auch, wo man sich trifft. Richtig, ja. So, wie habe ich mir das vorzustellen? Erstmal die Frage, wie viele Leute sind das in der Regel? Wir hatten Treffen schon mit 10, 15 Leute. Wir hatten also auch schon 40 Leute da. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Die kommen dann vermutlich fast alle mit dem Auto dorthin? Richtig. Ja. Auto, Wohnmobil, Bulli voller SM-Spielzeug. Das ist ja völlig schräg. Das habe ich so noch nie gehört. Das heißt, da ist ein menschenleerer Parkplatz, vielleicht zur später Stunde, und plötzlich um 11 Uhr abends oder wann auch immer, nachts, ne, trefft ihr euch am Abend. Richtig, ja. So. Nach Anbruch der Dunkelheit, genau. Geht dann oftmals auch bis morgens. Fährt der Parkplatz, füllt sich mit Autos und Wohnmobilen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. So, jetzt sind dann da, sagen wir mal, 20 Autos. Wer macht den Anfang? Wie kommt das dann in die Gänge? Also einige Leute, die teilnehmen, kennen sich untereinander. Andere sind völlig neu dabei. Mhm. Und man sieht schon zu, dass man so ein bisschen sich auch gegenseitig vorstellt. Mhm. Insbesondere wichtig nicht, was machst du beruflich, wo kommst du her, sondern worauf stehst du? Ja, aber wie macht man das? Steigt man aus dem Auto aus, geht zum anderen Auto und sagt, hallo, worauf stehst du? Nein. Man trifft sich in der Gruppe. In der Regel wird es immer so ein großer Kreis. Und dann sieht man ja, das ist ein Transvestit, der eben entsprechend sich in Fummel geschmissen hat. Ja. Und nun, wie man interessiert sich für denjenigen. Genauso bei den SM-Lern, manche Sachen sind eben auch eindeutig, wenn da jemand kommt und hat eine Frau an der Kette oder andersrum, klar, eine Frau hat einen Mann an der Kette, je nachdem. Ja. Ja. Okay, also man steigt aus dem Auto aus und beschnuppert sich quasi ein bisschen und bequatscht sich. Das geht aber nur, wenn es nicht zu kalt ist und wenn es nicht regnet. Also wenn es regnet, sind wir sehr häufig unter Autobahnbrücken. Ah, aber es darf nicht zu kalt sein, sonst macht es ja keinen Spaß. Richtig, richtig. So, also es jetzt, sollte schon so 10, 15 Grad haben. Okay, so, jetzt stelle ich mir das vor, die Autos sind verlassen worden, die Leute stehen irgendwie im Kreis beieinander, reden ein bisschen lernen sich kennen. Und dann, wie geht's dann weiter? Ja, also es gibt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied letztendlich von der ganzen Sache. Es ist niemand gezwungen, irgendetwas zu tun. Es kann zum Beispiel auch einfach sein, dass sich Leute unterhalten. Mhm. Zum Beispiel jemand, der sich für einen Transvestiten interessiert und die unterhalten sich den ganzen Abend über die jeweilige Neigung. Mhm. Es gibt Leute, die das erste Mal kommen und zum Beispiel eine Strumpfhose unter der Jeans haben, die einfach das erste Mal rausgehen in die Öffentlichkeit und praktisch so etwas ausleben. Mhm. Es gibt Leute, die stehen auf Gangbang, beziehungsweise die wollen eben mit mehreren Leuten Gruppensex machen. Ja. Das entsteht eben so, wie es dann eben passiert. Und dann zieht sich ein Pärchen oder eine Dreiergruppe in ein Auto zurück? Nein, also das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass sich das in Wohnmobil abspielt, es kann sein, dass sich das in der Seite abspielt, mitten zwischen allen anderen. Da gibt's dann eben gewisse Regeln. Wir als Organisatoren achten auch immer darauf, dass dann eben auch Abstand gehalten wird, wenn eben Abstand gewünscht ist. Ihr seid die Organisatoren. Richtig. Heißt das, die Organisatoren sorgen nur für die Ordnung oder mischt ihr auch sexuell mit? Wir mischen durchaus mit. Das ist auch unser Ansatzpunkt gewesen, weil wir sehr lange unterwegs gewesen sind und Schwierigkeiten hatten, unsere Neigungen in dieser Parkplatzszene auszuleben. Welche Neigungen hast du denn und deine Partnerin? Ich persönlich bin Transvestit und meine Partnerin, meine Begleitung ist dominant sadistisch veranlagt. Ah ja, okay. Glück. Alles klar. Und wie oft macht ihr das? Das hängt eben einfach auch vom Wetter ab. Also wir haben das im letzten Jahr haben wir 5 Treffen gehabt. Das kann sein, dass wir das 14-tägig machen, je nachdem, wie es eben auch einfach passt. Wir brauchen Vorlaufzeit von ungefähr einer Woche. Ja. Ja. Wie lange dauert dann so ein Zusammentreffen, so eine Session? Mindestens 3 Stunden. Das hat auch schon mal im Schatten eines Fußballstadions bis zum Helden gedauert. Darf man das eigentlich? Ich denke schon, na klar. Also wir haben auch schon Besuch gehabt von der Polizei. Und hat die Polizei mitgemacht dann? Nein, nein. Die Polizei hat ganz kurioserweise nachgefragt, ob die Frauen alle freiwillig da sind. Ah, klar, und natürlich. Dann bejaht wurde, sind sie dann gefahren und haben gesagt, räumt auch nachher schön wieder auf. So sind unsere Polizisten. Da soll mal einer was sagen. Sind denn bei diesen Treffen auch Voyeure willkommen? Ja, absolut. Ja. Absolut. Sind willkommen. Also wir haben ganz verschiedene Leute da. Wir haben Rollstuhlfahrer da gehabt. Meine Freundin ist Psychologin vom Beruf. Wir haben Handwerker da. Ganz, ganz verschiedene Dinge, ganz verschiedene also Leute. Aus allen Gesellschaftsschichten. Richtig. Und Bildungsgraden. Und letztendlich steht das auch gar nicht im Vordergrund. Ja, das ist mir schon klar. Und ihr beide in eurer Beziehung seid so abgeklärt, dass ihr auch nicht eifersüchtig aufeinander seid, dass jeder so dann da machen kann, was er will? Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Ich persönlich stehe zum Beispiel da drauf, wenn sie was mit anderen macht. Ah ja. Und umgekehrt genauso. Und du bist dran, du kommst dann da aufgebrezelt als Frau hin bei den Treffen? Richtig, richtig. Das ist ein richtiges Ritual, was wir hier vorher zu Hause machen. Das heißt, wir ziehen uns in unsere Klamotten an, wir stylen uns, sodass wir aus dem Haus gehen können. Der Feinschliff kommt dann kurz bevor wir auf den Parkplatz fahren. Und das ist ein richtiges Ritual für uns, die Nervosität dahin zu fahren. Ich wollte sagen, man ist da sicher hat ein bisschen Lampenfieber und ist ein bisschen aufgeregt. Ja, total. Das ist ja eine Wundertüte jedes Mal. Total. Ja. Und wenn es dann eben ein Treffen gewesen ist, wenn da viele angenehme Leute da gewesen sind wenn das alles gut gelaufen ist, dann hat man hinterher auch richtig ein gutes Gefühl. Kann das denn sein, dass man beim nächsten Treffen wieder den einen oder anderen wieder sieht? Ja. Das schon. Ja, also wir haben da schon ein paar Leute, die wir dadurch kennengelernt haben. Auch andere Leute lernen sich untereinander kennen, gehen dann meinetwegen in einen Swingerclub oder treffen sich auf privater Ebene. Mhm. Also es ist auch eine Form von Kontaktbörse, die sich da zusammenfindet. Ja. Du hast natürlich recht, wie du es anfangs gesagt hast. Das ist schon auch eine Form des Tabubruches. Das entspricht nicht der Norm, wie die Norm lebt. Wer weiß das so in eurem Umfeld, in eurem Freundeskreis, dass ihr so etwas macht? Das weiß niemand. Niemand, das ist so niemand. Dann euer Geheimnis schon. Richtig. Ihr das lebt muss ganz auch niemand wissen. Und es weiß auch keiner, dass du Transvestit gerne bist. Nein, das weiß niemand. Das ist auch für mich eigentlich nur während dieser Treffen. Es gibt wiederum andere, auch in unserer Gruppe, die das richtige 24 Stunden am Tag ausleben. Mhm. Bei mir ist das anders gelagert. Bei mir ist das situationsbezogen. Also wenn man euch so im Normalleben kennenlernen würde, wärt ihr ein ganz normales, bürgerliches Paar? Ja, durchaus. Und also wir sind kein Paar. Also sie ist nur meine beste Freundin. Ach so, ich dachte, ihr seid ein Paar. Ach so. Nein, nein, sie ist nur meine beste Freundin. Wir treffen uns also für diese Organisation, auch noch andere Dinge, Diskothekenbesuche, aber wir treffen uns für diese Organisation, für die Durchführung. Ja, und abends gehen wir wieder auseinander. Und sonst bist du solo? Ja. Oh, okay, ja. Markus, vielen Dank. Das war ein interessanter Einblick. Von dieser Form des Parkplatz-Session-Sex, das habe ich auch noch nicht gehört, dass man das so organisiert. Wenn du demnächst über die Autobahnbrücke fährst, denkst du dann, wer steht denn da drunter, wenn es gerade regnet? Genau, genau. Dann ist das Markus und seine Busenfreundin. Danke genau. Für den Anruf, Markus. Und schönen alles Gruß klar, an deine angenehmen Freundin. Abend. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800-220-5050. Hier ist Steffen. Steffen ist 31. Guten Morgen, Steffen. Nein, eigentlich heißt Steven. Hallo, Steven, entschuldige bitte, ja. Steven. Kein Problem. Steven, um was geht's bei dir? Ja, es geht um das Thema sexueller Missbrauch von Kindern. Warst du betroffen? Könnte man so sagen. Die Story ist ein bisschen kompliziert. Versuch sie mal einfach zu erklären oder zu erzählen. Meine Freundin ist minderjährig. Mhm. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 14. 14. Also 15. Und die Eltern waren auch erst einverstanden und es war eigentlich an sich kein Problem. Also als wir uns kennengelernt haben, wussten wir voneinander nicht, wie alt wir sind. Und da sie auch wesentlich jünger ist und mich auch älter eingeschätzt hat, wollte sie es auch erst verschweigen. Es kam halt alles erst später raus. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ganz normal. Wir haben uns halt zufällig irgendwo getroffen halt und. Wie, auf der Straße angesprochen oder wie? Nee, das ist dann so ein kleines Lokal gewesen halt, wo wir beide zufällig waren und auch durch Freunde und so weiter. Und da war sie alleine in ihrem Alter in dem Lokal? Mit ihrer Schwester, also Wie alt war sie denn zu dem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt habt? Zu dem Zeitpunkt war sie hat sie so ungefähr ihr 13. Lebensjahr beendet, so mehr oder weniger. Mhm. Ja, deswegen ist es ungewöhnlich, dass ein 13-jähriges Mädchen in der Kneipe ist. Ja, es ist nicht unbedingt eine Kneipe, also es ist ein Dönerladen, etwas größerer, ach so, okay. Also ein kleines Lokal. Dann habt ihr euch angesprochen. Wer hat wen zuerst angesprochen? Angesprochen haben wir uns gar nicht. Wir haben uns eigentlich mit Bieruntersetzern beworfen. Also es ist halt schwierig zu erklären. Wir waren halt mit Freunden da. Es hat sich so ergeben. Ja, es hat sich halt so ergeben und es war halt ein beiderseitiges Interesse da. Dann hat man halt irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen und man hat halt so ein bisschen rumgealbert und so weiter. Irgendwann habe ich dann über Facebook geschrieben, irgendwie, ja, ich habe da irgendwie so jemanden quasi in Aussicht halt und so und ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll und es ist auch eigentlich nicht okay halt irgendwie, also ist schon so eine Sache halt irgendwie und sag dir doch einfach. Ja, jetzt verstehe ich nicht, worauf du hinaus willst. Also du hast sie angesprochen auf Facebook, um sie näher kennenzulernen. Ja, ich habe quasi versucht, über sie in der dritten Person zu reden. Ach so, dann hast du ein bisschen rumgeeiert. Genau, da meinte sie, na, sag sie doch einfach und so und keine Ahnung. Mhm. So kam das eigentlich mehr oder weniger alles zustande und sie hat ja auch von Anfang an Interesse für mich gehabt. Im Endeffekt sind wir halt auch zusammen gekommen und wann hast du sie gefragt, wie alt bist du eigentlich? Direkt gefragt habe ich nie, dass eine gemeinsame Freundin halt quasi ihr erzählt, wie alt ich bin und umgekehrt. Also mir auch gesteckt, wie alt sie ist. Aber spätestens in dem Moment hättest du doch zurückschrecken müssen. Du bist nicht. Ich habe auch zweimal, wir waren quasi, ich weiß nicht, ein paar Wochen dann irgendwie zusammen, so mehr oder weniger. Und ich wollte auch zweimal die Beziehung beenden, aber sie war so hartnäckig und auch wirklich... Naja, okay, komm, du als gestandener Mann hättest sagen können... Ja, natürlich, klar. Ich lasse mich erst gar nicht drauf ein. So wäre es richtig gelaufen. Wie lange seid ihr denn jetzt zusammen? Wir sind jetzt über ein Jahr zusammen und mittlerweile verlobt. Und was hast du gerade gesagt von den Eltern des Mädchens? Was sagen die dazu? Die hatten da eigentlich, also... Erstmal hat sie mich jünger vorgestellt, als ich eigentlich bin. Ich habe dann irgendwann den Eltern gestanden, wie alt ich eigentlich bin. Mhm. Sie waren noch erstmal, das heißt einverstanden, sie haben es akzeptiert. Mhm. Die haben dich nicht rausgeschmissen gleich. Ja, also es war eigentlich so, sie haben es irgendwo, also sie wussten, es ist illegal, und aber sie haben auch gesehen, halt irgendwie ist irgendwie nichts Schlimmes dran. Halt. Also, wie alt sind denn die Eltern? Die Mutter, also den Vater, den leiblichen Vater kenne ich jetzt nicht persönlich. Der findet das eigentlich, also der findet das okay halt irgendwie. Okay, das Alter. Die leibliche Mutter, die ist jetzt, ich weiß nicht, in die 40er. Mhm. Und der Lebensgefährte auch so nicht an dem Alter. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, mein Thema ist Kindesmissbrauch. Mhm. Warum hast du das gesagt? Weil die Anzeige so lautet. Ah. Ich habe mich ja selbst angezeigt. Du hast dich selbst angezeigt, dass du mit diesem Mädchen zusammen bist. Richtig. Wann? Vor circa 4 Monaten. Warum hast du das gemacht? Das Ding war, der Lebensgefährte der Mutter hat sie zu der Zeit öfter mal, ich will mal sagen, ein bisschen hart angepackt. Also bei Kleinigkeiten ist er halt auch sehr aggressiv geworden und so weiter. Und ich habe ihm irgendwann gesagt, überlege dir bitte, was du machst. So sinngemäß. Ja. Und ansonsten lernst du mich kennen. Und wir haben beide an einem gewissen Tag unsere Mutter verloren. Und also es war die Beerdigung seiner Mutter, meiner Mutter am Tag darauf. Wir waren beide auch nicht so gut drauf. Und da kam wieder so eine Geschichte, wo er... bisschen ausfällig, also ein bisschen aggressiv geworden ist ihr gegenüber, und ich habe gesagt, Jetzt bin ich ganz ungeduldig. Du erzählst die Geschichte, was der Stiefvater mit deiner Freundin gemacht hat. Und die Frage war gewesen, warum du selbst Anzeige erstattet hast. Dazu möchte ich ja kommen. Mach's mal konkreter. Jedenfalls, wie gesagt, ich habe die Drohung halt vorausgeschickt, wenn er sich nicht überlegt hat, wie er mit ihr umgeht, dass ich da einschreite. Und er ist dann halt auch beleidigend mir gegenüber geworden am Telefon. Mhm. Und ich bin auch zu ihm gegangen und ich würde mal so sagen, ich wollte handgreiflich werden halt ihm gegenüber. Und okay. Dann hat sich die Mutter da vorgestellt, ja, und hat gemeint, ich zeig dich an und dies und das und jenes und so, und ich schick dich in den Knast und so weiter. Zu wem hat die Mutter das gesagt? Zu dir oder zu ihrem Partner? Zu mir. Zu dir. Mhm. Und aufgrund dessen habe ich gesagt, okay, ich komme ihr zuvor und zeig mich halt selbst an. Ah, ich verstehe. Also aufgrund von äußerem Druck, mehr oder weniger, hast du es gemacht. Ja, ich habe auch von Anfang an gesagt, wo die Beziehung also losging, wo wir uns einig waren, okay, wir lieben uns und uns ist das Alter egal, habe ich gesagt, egal was von dir. Aber Steven, entschuldige, das verstehe ich, sag's nochmal, ich verstehe es wirklich nicht, dass du dich überhaupt erst darauf eingelassen hast. Ich verstehe es wirklich nicht. Also 31-jähriger Mann mit einem 13-jährigen Kind, gibt's keine Diskussion, ist einfach nur Banane. Ist nicht nur, Banane ist noch viel zu flapsig ausgedrückt. Da lässt man einfach die Finger von. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Normalerweise was? Ja, ich bin prinzipiell eigentlich auch gegen sowas. Also ich kenne das aus meinem, ich will nicht sagen Umfeld, aber ich habe von sowas auch schon gehört. Aber ich habe zum Beispiel einen sehr guten Bekannten, wo eine ähnliche Situation halt auch herrscht. Und ich kann das mal so erklären, sie, auch sehr jung. Lass mal den Bekannten raus, um den geht's ja gar nicht. Es geht ja um dich. Hast du mit diesem Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Ja. Deswegen auch die Anzeige, das habe ich auch zugegeben natürlich. Ja. Du hast vorher dieses nicht mit den Eltern besprochen. Natürlich nicht. Ja. Ich meine, wer spricht das ab mit den Eltern? Weil das ein Kind war. Das ist richtig, natürlich. Was ist jetzt im Zuge der Selbstanzeige schon passiert? Naja, es wird ein Hauptverfahren eröffnet und ich habe jetzt einen Anwalt zugeteilt bekommen. Mhm. Und da wird man sehen, also ich stehe dazu und ich betrachte das selbst nicht als Verbrechen. Ja, aber die Gesellschaft sieht das anders und die Gerichte werden es auch anders sehen. Die Gesetzeslage ist auch anders. Richtig. Und deswegen rufe ich ja eigentlich auch an. Also das Ding ist, würde man uns sehen oder würde man auch zum Beispiel Sie sehen und Sie erleben, man denkt erstmal 14 Jahre Kind. Das sind immer so die Argumente. Ah, die ist viel älter und ist schon viel weiter. Erstmal, sie sieht nicht so aus und sie ist auch nicht so. Also sie ist charakterlich wesentlich reifer. Ja, aber sie ist ein 13-jähriges Kind gewesen, als du mit ihr und sie ist entwicklungsmäßig weit hinter dir. Hätte ich sie jemals als Kind betrachtet, würde ich das gar nicht machen. Ja, aber wie gesagt, spätestens als du das wahre Alter gehört hast, hättest du die Notbremse ziehen müssen. Es besteht einfach, auch wenn jemand schon recht weit entwickelt ist, ist einfach ein elementarer Unterschied zwischen einem 13-jährigen Menschen, auch einem weiterentwickelten Menschen und einem 31-jährigen Menschen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Was droht dir jetzt? Was sagt der Anwalt? Drohen tun mir 2 Jahre Haft. Also ich habe auch einen vom Gerichtsdiener, der mir halt den Anwalt vermittelt hat, habe ich einen Anruf bekommen halt so, und der hat sich ja anscheinend mit der Akte beschäftigt, mit den Aussagen und so weiter, und der meinte auch selbst, ich wünsche Ihnen schon, dass Sie da mit einer Bewährungsstrafe davonkommen und so weiter. Also wenn du man merkt schon, dass die Leute auch merken, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, ich bin jetzt kein Kinderficker oder sowas, es ist wirklich Liebe und Wie ist denn im Moment deine Beziehung zu dem Mädchen? Also im Moment, sie gibt mir unwahrscheinlich viel Halt. Ich habe eine schwere Depression. Seid ihr noch zusammen im Moment? Wir sind verlobt mittlerweile. Naja, das hast du gerade gesagt. Ne? Und also ich könnte mir ein Leben ohne das Mädel gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das Gericht das beurteilt, wenn du jetzt in zur Zeit immer noch mit dem Kind oder mit der jungen Mädchen zusammen bist. Das weiß ich gar nicht, wie das juristisch ist. Das weiß ja nun niemand. Wir sind jetzt dabei zu planen, dass wir den Eltern jetzt auch stecken, dass es halt eben der Fall ist, dass wir uns auch verlobt haben und so weiter. Und wenn du jetzt 2 Jahre ins Gefängnis kommen solltest, wie stehst du dazu? Was denkst du dazu? Was denke ich dazu? Also ich plane mein Leben genauso mit ihr, als wäre sie jetzt 21 oder sonst irgendwas. Also sie macht ihre Ausbildung, ich habe meine eigene Karriere und ich sag mal, sollte ich wirklich in Haft kommen, dann muss man die Zeit halt irgendwie, muss man sehen, was dann halt wird und das überstehen zusammen. Also, möge das Gericht ein kluges Urteil fällen. Mich befremdet das sehr, Steven. Das muss ich schon sagen. Bei allem Verständnis für ungewöhnliche Liebesbeziehungen befremdet es mich. Ja, du hast dich wahrscheinlich gemeldet, auch zu dem, so hast du es ja am Anfang auch gesagt, zu unserem gestrigen Thema. Zum Thema Tabubrüche. Und da hast du natürlich einen begangen, das ist ganz klar. Dann danke ich dir für den Anruf und verabschiede mich jetzt von dir. No, danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hier ist der Mark, 24. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, Mark, wo steckst du? Hallo, ich komme aus Dortmund. Ich bin in Dortmund. Das meinte ich jetzt gar nicht, weil das dauerte so lange, bis du jetzt ans Telefon gingst. Okay, aber Dortmund ist ja eine schöne Stadt, also herzlich willkommen, Marc aus Dortmund. Hallo. So, über was reden wir, Marc? Soll ich ganz von vorne anfangen? Na, sag doch mal dein Thema, um was es geht überhaupt, so Stichwort. Um Rechtsextremismus und Homosexualität. Oh, das passt ja bestens zusammen. Ja, eigentlich gar nicht, ne? Bist du schwul und Rechtsextremist? Ich bin homosexuell und... Ja, ich würde mich nicht mehr direkt als Rechtsextremist bezeichnen, aber ich stecke immer noch in der Szene drin und weiß keinen Weg raus. Was ist das für eine Szene, in der du da steckst? Westen, das ist der ehemalige nationale Widerstand Dortmund. Mhm. Sagt mir im Moment jetzt nichts. Beschreibt doch mal, wie extrem diese Gruppierung gestrickt ist. Diese Gruppierung ist bekannt im ganzen Bundesgebiet. Mhm. Und ist auch durch mehrere Gewalttaten aufgefallen, sage ich mal. Einfach, die ist auch mittlerweile verboten. Ja. Und hat sich jetzt in der Partei Die Rechte neu formiert. Aha. Also das ist schon Hardcore, über was wir da reden. Ja. Das sind Leute, die schwere Gewalttaten zu verantworten haben, wie du es gerade gesagt hast. Nicht alle. Nicht alle, okay. Und die, ja, auch nicht. Ja. Und die ideologisch dem Nationalsozialismus nahestehen. Ja. Wie lange warst du dabei? Ich bin man kann sagen, groß geworden drin. Warum? Durch wen? Ich bin in Dortmund aufgewachsen, in Dortmund in die Schule gegangen. Ja. Ja, und das ist dann so halt entstanden. Also ich habe damals Leute in der Schule schon gehabt, also mein Patenschüler damals, den ich hatte. Mhm. War schon so, und viele Freunde, die ich hatte auch. Was ist ein Patenschüler? Das ist jemand, der wir sind von der Grundschule damals auf eine weiterführende Schule gekommen. Ja. Also ich bin auf die Gesamtschule gegangen. Mhm. Und dann hatte man halt jemanden, der einem die ersten Wochen rumführt. Ach so, und verstehe, einem okay. Halt alle zeigt und einen begleitet. Ah, ja. Und so. Okay, verstanden. Ja. Mhm. Ja. Und dadurch habe ich dann viele andere kennengelernt. Und der war auch schon so gestrickt damals. Ja, aber ich fand das gut auch am Anfang, ne? Mhm. Also es war jetzt nicht schlecht oder so. Mhm. Also ich meine, ich finde die Kameradschaft auch immer noch gut. Dann hat er dich noch weiter in diese Szene reingeführt. Ja, kann man so sagen, ja. Von Seiten deiner Eltern hattest du aber keinen Berührungspunkt mit der Szene. Die waren nicht so, oder? Ja, aber so? Es war kein Berührungspunkt. Also mein Vater war auch, sag jetzt mal nicht rechts, aber national-konservativ. Mhm. Also ich habe mit dem keinen Kontakt mehr, aber der würde dieses Pegida und so bestimmt auch gut finden. Ja. So. Ich weiß nicht, also ich bin so mit dieser Ideologie mehr oder weniger groß geworden, würde ich sagen. Was hast, woran warst du denn schon, vielleicht wenn nicht aktiv, aber beteiligt, an welchen Gewalttaten? Was hast du an gesehen? Gewalttaten nicht. Gar nicht. Warst du nie dabei und hast zugeguckt? Nein. Also ich meine jetzt auf einer Demonstration, wenn da mal irgendwas passiert ist oder so, eine kleine Rangelei oder sowas. Natürlich sowas lässt sich nicht vermeiden. Ja. Aber eine Gewalttat habe ich nie verübt, nein. War das eine bewusste Entscheidung, dass du das nicht gemacht hast? Oder Zufall? Ja, doch. Also ich würde mich selber als Pazifist bezeichnen. Ich verabscheue Gewalt. Ich bin der Meinung, dass Gewalt immer Gegengewalt erzeugt. Aber Marc, das wundert mich total, dass jemand aus der Szene kommt und so einen Satz sagt. Das passt ja nun überhaupt nicht zueinander. Die Szene, warum nicht? Weil die Szene definiert sich doch dadurch, dass sie auch Gewalt anwendet. Das weißt du besser als ich. Ja, aber das ist ja... Also es sind ja nicht alle so. Ich meine jetzt gerade auf Demonstrationen oder so, da sind ja HTKern, das sind ja mal wenige, und es sind ja ganz viele Mitläufer, die man einfach braucht halt, um die Sache auch weiterzuführen und sie groß zu machen. Okay, so, jetzt kommen wir mal auf den ersten Satz zurück. Homosexualität. Das heißt, du bist schwul. Ja. Wer weiß davon, dass du schwul bist? Wenig Menschen in meinem Umfeld. Also ich habe zwei Freunde, die ich übers Internet kennengelernt habe, die auch homosexuell sind. Mhm. Beziehungsweise der eine ist bisexuell und der andere ist homosexuell. Die wissen davon. Die kommen auch nicht von hier, die kommen aus weiter weg. Der eine kommt aus Köln, der andere kommt aus Bochum. Und die haben auch mit der Szene nichts zu tun? Nein, auf gar keinen Fall. Das würde ich in der Szene auch auf jeden Fall niemals kundtun oder so. Ja, ist mir klar. Was würde passieren, wenn du das in der Szene kundtun würdest? Ja, ich hätte auf jeden Fall Angst vor der Reaktion, die kommen würde. Weil? Ich weiß nicht, was die machen würden. Weil, was denken die über Schwule? Ja, das brauche ich dir ja, glaube ich, nicht erzählen, Domian, ne? Du bist ja ein gebildeter Mensch und du weißt ja, wie die... Ja, aber du bist ja viel näher dran. Du kriegst ja die Originalzitate ständig um die Ohren gehauen. Ich lese es mir ja nur an. Was sagen die denn über Schwule? Ich war zum Beispiel mal auf einem Kameradschaftstreffen, wo homosexuelle Menschen als Untermenschen betitelt wurden. Und wie empfindest du das dann? Wie wirkt das auf dich, der du auch so gestrickt bist? Ja, ich habe mich natürlich sehr getroffen gefühlt und mich auf jeden Fall auch nicht mehr wohl gefühlt und so dann da. Mhm. Das hat, Da hatte ich ja jemand. Für mich auch eine sehr schwierige Situation. Mhm. Du musst dir das vorstellen, ich wohne in einem Stadtteil, wo nur, also wo viele Rechtsextreme sind. Das ist eine national befreite Zone. Also, das ist eine. Nur Nationalisten sind, wo keine andersdenkenden Menschen erwünscht sind. Okay. Die Tatsache, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also so ist das, glaube ich, am besten erklärt, ja, dass ich, auch die anderen Zuhörer mit verfolgen können. Ja, ich ahne, was du meinst. Abgesehen von dem Thema Homosexualität, gibt es auch andere Dinge, die dich mittlerweile zweifeln lassen an dieser Denkrichtung? Ja, das eigentlich schon von Anfang an. Sag mal ein paar Beispiele, wo du zweifelst. Ja, zum Beispiel die Gewalt gegenüber Andersdenkenden. Mhm, weil du ja gegen Gewalt bist, wie du gerade gesagt hast. Ich meine, bei einer Demonstration war zum Beispiel mal ein Transparent, das hieß, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Das ist ein Zitat von Rosa Luxemburg. Mhm. Und ich weiß nicht, also wenn man sich auf sowas beruft, dann sollte man auf jeden Fall auch die Freiheit dem anderen gewähren. Und das sind ja Menschen, die da eigentlich gegen die Demokratie sind. Und sich auf Gesetze der Demokratie berufen, auf das Demonstrationsrecht. Mhm. Das also ist schon interessant. Ich zweifle da schon länger dran, aber ich kann auch gar nicht aussteigen, einfach so. Zweifelst du denn, ich meine, es ist schon verrückt, da ist ein Schwuler aus der rechten Szene, der Rosa Luxemburg zitiert. Das ist schon sehr exotisch, muss ich dir sagen. Das heißt, du musst ständig Theater spielen, wenn du mit deinen Jungs zusammen bist, damit du dir nichts anmerken lässt. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja? Bin ich ja nicht geoutet. Also so, auch ja nicht nur nicht nur in der Kameradschaft oder bei meinen Kameraden, sondern ja generell. Ja, ich meine, das nicht nur bezogen auf deinen Homo. Ich darf ja auch so nicht rauskommen in der Schule oder so, weil wenn das irgendwann, also so, das darf ja nie rauskommen. Ich bezog es jetzt auch nicht nur auf die Homosexualität, sondern auch auf dein Denken. Das dürfen die anderen ja auch nicht erfahren, dass du Zweifel hast mittlerweile. Ja, geht eigentlich, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt abends mit denen sitze und so, dann kann da, also man kann ja schon diskutieren. Mhm. Also man darf jetzt nicht irgendwie zu... Marc, weißt du, was ich meine? Aber man kann schon reden, also man kann schon seine Meinung eigentlich frei äußern. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt sicherlich. Ja, natürlich, klar. Meine ganz plumpe, aber dennoch wichtige Frage in dieser Thematik. Was denkst du über Adolf Hitler? Ja, wie soll ich über Adolf Hitler denken? Also, den Holocaust, den habe ich nie gut gefunden. Den will ich auch nicht leugnen oder so, den gab es. Das steht auch für mich gar nicht zur Debatte. Aber ich finde den Nationalsozialismus an und für sich eigentlich von der Ideologie her nicht schlecht. Nur hat dieser Nationalsozialismus unser Land in den Abgrund gebracht und... Da hat ja auch viel was mit dem Rassenhass zu tun gehabt und so. Gibt es denn Momente, wo du auch an diesen Sachen zweifelst? Am Nationalsozialismus? Mhm. Ja. Mhm. Was machst du? Du bist 24 Jahre alt. Was machst du? Du hast gerade was von Schule noch gesprochen. Gehst du immer noch zur Schule? Ja, ich probiere gerade meinen Hauptschulabschluss nachzumachen. Ah, verstehe. Und dann, was sind die weiteren Pläne? Keine Ahnung. Weißt du, was ich finde, Marc? Ja. Ich finde dich sympathisch. Echt? Ja, und ich finde auch, dass du, glaube ich, ein cleverer Kerl bist, wenn man sich mit dir richtig eingehend beschäftigen würde. Wir können ja nur hier ein paar Minuten reden. Ich glaube, dass... Das finde ich lieb, Domian, dass du das machst, wirklich. Ja. Das ist auch echt eine der schönsten Sachen, die ich in diesem Jahr gehört habe. Ja, und ich glaube eben, dass du eine gute Chance hättest, aus diesem ganzen Sumpf rauszukommen und ein freies und gutes Leben zu führen. Fangen wir mal an mit deiner Homosexualität. Das ist ja grauenhaft, wenn du da in der Situation so weiterlebst. Du musst dich komplett verleugnen. Das ist deine Identität. Du kannst nie Liebe austauschen mit einem Menschen. Du musst immer Theater spielen und musst immer in Angst sein. Das ist die Hölle. Ja, es geht ja. Also ich meine, ich treffe mich ja mit jemandem. Ja, aber als heimlich. Ich meine, ich habe ja auch sexuelle Erfahrungen, was Homosexualität angeht, gesammelt. Okay, aber du verstehst, was ich meine. Es ist alles, es ist kein freies, offenes Leben. So. Ja. Und das andere ist, ich bin davon überzeugt, wenn wir beide uns eine Stunde unterhalten, kommen wir politisch auf eine Ebene. Und bist du sicher? Ich habe das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, dass du erreichbar bist. Viele Menschen, die in extremen Richtungen links oder rechts, das ist bei extrem Linken genauso, die kann man gar nicht erreichen. Die leiern ihre Parolen runter und da denkt man nur, mein Gott, was sind das für Hirnis? Aber ich glaube, dass man mit dir gut diskutieren kann. Deswegen finde ich, Marc, dass du alles unternehmen solltest, in ein anderes Leben zu springen, in ein anderes Leben zu gehen. Das ist ja auch schwer, das hat ja auch was mit Umzug zu tun. Ja, ich weiß. Ich habe mich auch schon bei einer Aussteigerorganisation gemeldet. Ah, siehst du? Aber die können mir auch nicht helfen. Warum nicht? Die sind genau dafür, dass der einen Job. Ja, aber so, diese Sachen, die ich mir, also diese Tipps, die mir geben, ne, die kann ich mir auch ehrlich gesagt, ohne Mist jetzt, ohne diesen Leuten irgendwie zu nahe treten zu wollen oder so, aber die kann ich mir auch im Internet suchen. Okay. So, da kriege ich genau die gleichen Tipps, weißt du? Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Also richtige Unterstützung mit Wohnortwechsel und so gibt's da überhaupt nicht. Ich verspreche dir, Marc, dass wir uns jetzt mal schlau machen, ob wir da nicht doch noch einen sehr guten Ansprechpartner für dich finden. Das heißt, wir werden dich gleich mal zurückrufen und mal eingehen, nochmal im Hintergrund sprechen. Das müsste dann mit Teufel zugehen, wenn es in ganz Deutschland keine ordentliche Organisation gäbe, die Leuten wie dir auf die Beine helfen. Ja. Und du willst es ja. Ich merke ja schon, wenn du schon mit nach solchen Organisationen recherchiert hast, willst du es. Ich möchte noch was sagen. Darf ich noch was sagen, Domian? Ja. Also das ist eigentlich nur eine Sache an die Rechte aus Dortmund. Ja, aber jetzt keine Parole, also, ne? Keine Parole. Nein, natürlich nicht. Ich wollte einfach nur mal an die Jungs oder Kameraden appellieren, dass man seinen Weg auch zu extremistisch gehen kann und dass man auf jeden Fall... Hör mal, Marc, wenn du jetzt... Nee, irgendwann hat alles ein Ende, weißt du, was ich meine? Ja, hör mal, dir ist ja wohl klar, zu krass. Wenn du jetzt hier an deine Kameraden appellierst, bist du erkannt, ist ja klar. Nein, ich bin ja hier und da, also ich habe ja nicht meinen richtigen Namen gesagt. Oder ja, so. Aber deine Stimme erkennt man doch. Ja, nein, ich habe auch ein Tuch hier vor meinem Mund und so, das geht schon, glaube ich. Gut. So, Marc, jetzt wie besprochen, bitte auflegen, wir melden uns gleich. Und ja. Das, was wir an Infos hier haben, was wir für dich tun können, das tun wir. Abgemacht. Okay, danke schön. Alles Gute, leg bitte auf und wir melden uns. Tschüss. Tschüss. 1:37 1:37 Ich möchte mal kurz noch was sagen. Nicht, dass jetzt irgendjemand die Kritik äußert, du warst so freundlich zu dem. Ich finde, in diesem Moment muss man so mit so einem jungen Kerl reden. Weil wenn man ihn erreichen kann, erreicht man ihn nicht, indem man ihn platt beschimpft, sondern indem man ihn abholt. Und ich meinte das ernst, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube wirklich, wenn ich mit dem Marc oder wie immer er heißen mag, wenn ich mich mit dem treffen würde, dass wir ein gutes Gespräch miteinander führen könnten und dass wir vielleicht sogar auf eine Wellenlänge kämen. Das glaube ich. Und man muss es immerhin auch respektieren, wenn jemand Eigeninitiativ daraus will, aus so einer Szene. 1:38 hier ist Nadine. Nadine ist 30. Guten Morgen, Nadine. Hallo, Domian. Hallo, Nadine. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Hallo. Ja, also bei mir geht's darum, dass ich schwanger war, halt in der 26. Woche und in der 26. Woche meinen Sohn tot gebären musste. Mhm. Und ich einfach nicht weiß. Ja. Und das war halt mein erster Sohn und ich habe mir so lange ein Kind gewünscht. Mhm. 26. Woche ist wievielter Monat, muss man eben rechnen? Sechster Monat, das ist natürlich schon sehr weit ja. Fortgeschritten. Sehr alles. Weit. Wie ist es dann zu der Totgeburt gekommen? Was war passiert? Ja. Das ist, ich war am Freitag beim Arzt, es war noch alles okay. Er hat gestrampelt, hat sogar seinen Daumen in den Mund genommen. Und dann, ab Montag, habe ich dann eben nichts mehr gemerkt. Also es war wirklich, ich habe 2 Tage nichts gespielt, habe mir aber nichts dabei gedacht. Wir reden immer nicht von dieser Woche am Montag. Nein. Also es war, ist jetzt schon, also am 12. habe ich ihn geboren. Wann ist er geboren? Am 12. Am 12.1. 12.1., okay. Mhm. Ja. Und dann? Und, naja, ich musste ihn halt, 7 Tage hatte ich ihn halt im Bauch, wo er halt tot war. Und die haben halt Medikamente gegeben im Krankenhaus, die halt alles nichts gewirkt haben. Entschuldige bitte, ich habe das gar nicht verstanden. Wie lange hattest du ihn im Bauch, als er schon tot war? 7 Tage. 7 Tage. Was ist das für ein Gefühl, wenn man 7 Tage ein totes Kind bei sich trägt? Das ist furchtbar und man hat sich das so sehr gewünscht. Hm. Weiß man denn, ja, woran der Kleine... Keine Medikamente haben geholfen, also damit man ja halt die Venen einleitet. Das hat halt nichts gebracht und man hat halt alles getan und ja. Und dann halt am 7. Tag kam er dann zur Welt. Hast du ihn gesehen? Ja. Ich und mein Mann haben ihn gesehen. Wie? Ich war so geschockt nach der Geburt, ich war am Zittern und ich konnte gar nicht weinen und es war alles so unglaublich. Weil mein Mann war nur am Weinen. Was für ein Eindruck machte er? Wie sah er aus? Er war wunderschön. Hast du ihn in den Arm genommen? Nein, also die Schwester hat ihn mir nur zwischen die Beine gelegt und damit ich ihn sehen konnte. Und weiß man denn heute, woran er gestorben ist? Also ich wollte ihn nicht obduzieren lassen. Das wollte ich einfach nicht. Das wäre zu heftig gewesen, weil ich wollte einfach nur, dass er seinen Frieden findet und ja. Das heißt, man weiß die Ursache, weiß man nicht genau. Nein. Hat man eine Vermutung? Also als der Mutterkuchen rauskam, haben sie halt gesagt, dass der Mutterkuchen ziemlich klein ist für die Woche und aber letztendlich wollte ich einfach auch nicht die Ursache wissen. Ich möchte einfach nicht, dass mein Kind aufgeschnitten wird und ich wollte es einfach nicht wissen und ja. Auch wenn du da vielleicht etwas draus lernen könntest für eine weitere Schwangerschaft irgendwann. Ja, ich habe so viel gelernt. Ist es für dich heute immer, ist die Entscheidung gut, dass du ihn nicht obduzieren lässt? Oder zweifelst du heute schon ein bisschen? Ich lasse ihn ja auch nicht beerdigen. Wir beerdigen ihn nicht selber, sondern das Krankenhaus macht das halt mit einigen anderen Frühchen, also oder Halbtongeburten. Ah ja. Im März wird er halt beerdigt und das heißt, du hast kein separates Grab später? Nein. Das möchte ich nicht mit 30, dass ich da mein Kind besuchen muss. Bitte? Also ich möchte nicht mit 30 mein eigenes Kind zu Grabe tragen. Aber nochmal, Nadine, du hast doch wahrscheinlich sehr viel mit deinem Gynäkologen oder mit anderen Ärzten gesprochen. Ich war noch nicht beim Frauenarzt. Mir haben sie auch keine Hilfe zur Seite gestellt. Wo andere Leute sagen, also ich war bei meiner Mutter jetzt vor Tagen und da hieß es dann, warum haben sie keine Hebamme oder haben sie keine Betreuung bekommen? Ich habe halt nichts bekommen. Ich wusste auch nicht, dass das irgendwie, dass das halt... Eigentlich hätte das Krankenhaus hätte das eigentlich organisieren müssen für dich. Normalerweise ja. Wie lange warst du denn nach der Totgeburt da noch im Krankenhaus? Also einen Tag. Und hast du dein Kind dann nochmal gesehen, bevor du das... Nein. Das konnte ich nicht. Also die hatten Bilder gemacht. Die konnte ich mir auch einmal ansehen, aber ich kann sie mir jetzt nicht mehr ansehen und auch das Kinderzimmer zu betreten und man hat schon so viele Sachen gekauft und ja, hat sich so drauf gefreut. Das verstehe ich, dass das sehr schmerzhaft ist und sehr, sehr, sehr traurig. Wie lange bist du mit deinem Partner zusammen schon? Also wir waren zwischenzeitlich mal getrennt, eigentlich 13 Jahre. Ah ja, aber das wäre jetzt euer erstes Kind gewesen. Ja. Unser erstes Wunschkind auch. Welche Auswirkung hat dieses Unglück jetzt auf deine Beziehung zu deinem Partner? Oh Gott, wir sind so fest zusammengewachsen. Das ist also, wir machen alles zusammen. Wir fahren überall zusammen hin. Es hat sich eigentlich sehr gebessert. Du sagtest gerade, im März gibt es eine gemeinschaftliche Bestattung mit anderen Furchen auch. Wirst du dort anwesend sein? Ja. Ja. Mit, ja, auf jeden Fall. Zusammen mit anderen Eltern auch. Ja. Ich hoffe, dass ich da andere Eltern, die halt das Gleiche und dass man sich vielleicht austauschen kann oder irgendwie. Weil man sitzt alleine da und. Das wollte ich dir gerade sofort schon vorschlagen und das biete ich dir auch an. Du oder ihr solltet unbedingt Kontakt aufnehmen zu anderen Eltern, denen das auch schon passiert ist. Es gibt sehr viele Eltern und es gibt auch viele Selbsthilfegruppen. Die werden wir gleich für dich raussuchen, damit du eine Kontaktnummer hast. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man einen solchen Schmerz mit jemandem teilt, der genau dasselbe auch schon mitgemacht hat. Da weiß man, wovon man spricht. Darf ich dich nochmal fragen, diese 7 Tage, das ist für mich so erschütternd. Was ging dir da alles durch deinen Kopf? 7 Tage ein totes Kind im Das war furchtbar. Also ich habe nur gedacht, warum wirken die Medikamente nicht und warum und dann nochmal ein Zäpfchen und dann nochmal ein Bändchen und dann nochmal dies und nochmal das. Ich weiß gar nicht, was durch meinen Kopf ging. Ich habe nur gedacht, ich bin nach Hause und warum kann es nicht eigentlich vorbei sein und wie wird es überhaupt sein, das Kind zu gebären und wie ist das alles? Hätte man das tote Kind ja nicht per Kaiserschnitt rausholen können? Das Schlimme ist ja, also es wäre ein großer Schnitt gewesen, wie bei normal gebärenden, also ne, wenn man normalen Kaiserschnitt macht, hätte man einen kleineren Schnitt machen können. Mhm. So wäre das senkrecht halt über den Bauch gewesen und dadurch bleibt halt eine Narbe bleibt halt eine Narbe und dadurch kann sich der Mutterkuchen halt in die Narbe festsetzen und dann wieder ablösen, wenn man beim nächsten Mal schwanger wird. Ach so, Aber ich habe halt Angst vor die nächste Schwangerschaft, dass das halt auch nicht funktioniert. Nadine, ich würde mir an deiner Stelle, das ist jetzt zu frisch, du bist noch zu in der Trauer und im Schock, mach dir mal jetzt noch gar keine Gedanken über die nächste Schwangerschaft. Jetzt musst du erstmal, ihr müsst erstmal zur Ruhe kommen und ihr müsst das erstmal verarbeiten. Ich glaube, dann werden die Dinge sich schon sehr fügen. Wenn du mit anderen Menschen sprichst, die das erlebt haben, vielleicht auch mit Frauen, die wo das schon ein paar Jahre zurückliegt, die werden dir auch hilfreiche Ratschläge geben können. Also auf jeden Fall rufen wir dich jetzt nochmal an, wegen der Kontaktadressen. Es gibt auch eine gute Selbsthilfegruppe, die heißt Verweis der Eltern, geben wir dir auch gleich. Da kannst du schon was machen. Vielleicht wäre zusätzlich auch noch sehr ratsam, dass du auch noch zu einer Beratungsstelle gehst, oder ihr zusammen, dein Partner und du, über die erste schlimme Phase jetzt hinwegzukommen, dass er eine psychologische Beratung bekommt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos, dass das Krankenhaus euch so hat alleine gelassen. Ja. Das hätten die alles schon in die Hand nehmen müssen. Das ist eine Stunde Gespräch und Erklärung, was man tun kann, und damit wäre euch schon sehr viel. Aber gar nichts. Das ist ganz schön. Ja, das finde ich fast skandalös. Ja. Liebe Nadine, von meiner Seite aus nochmal mein tiefes Mitgefühl und mein Beileid. Das ist eine sehr traurige und schlimme Situation. Da hat jeder Mitgefühl. Das kann jeder nachvollziehen. Ja. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich und alles weitere im Hintergrund. Ja. Alles Gute dir und deinem Partner. Danke, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist ein, ich vermute, junger Mann mit dem Namen Mahmut. Stimmt das? Ja. Ja, Mahmut. Ja, hallo Domian. Hallo Mahmut. Ist das ein türkischer Name oder marokkanisch? Nein, also arabisch. Arabisch. Arabischer das Name, ja. Habe ich mir schon gedacht. Mahmut, um was geht's? Und zwar geht es um eine Unfallgeschichte von mir. Was für eine Geschichte? Unfallgeschichte. Unfallgeschichte, okay. Ja. Mhm. Also ist jetzt gute 3 Jahre her. Ja. Da hatte ich mal frei Urlaub gehabt, wollte ich mir Klamotten kaufen. Ja. Bin dann in eine Einbahnstraße reingefahren. Mhm. Da konnte ich auch nicht mehr raus, wollte dann rückwärts rausfahren. Mhm. Bin halt ganz normal rückwärts rausgefahren. Gerade 20 Meter zurück und dann hat es Bumm gemacht. Und dann hatte ich einen Beifahrer gehabt, war mein Cousin. Bist du schnell zurückgefahren? Ich bin nach dem Polizeibericht bin ich 20 bis 25 Rad und rückwärts gegangen. Das ist schon. Aber nach meiner Sicht war es 10 bis 15 km/h. Wen hast du umgefahren? Es war eine ältere Seniorin. Die hast du nicht im Rückspiegel gesehen? Ich habe die nicht im Rückspiegel gesehen. Das war Todeswinkel. Wie schwer war die Frau verletzt? Also, ich bin aus dem Wagen gegangen, dachte, die ist erstmal unterm Auto. Dann habe ich nach hinten geschaut, dann lag die ungefähr 20 Meter von mir entfernt, also vom Auto. Bin dahin gerannt. Die lag mit den Haaren zu mir. hab einmal nach vorne geguckt, bin da umgekippt. Ich habe nur noch den Kopf aufgesehen. Also der Kopf war schwer wieder, verletzt. Ja, genau. Und das Blut, wie das in Gulli reinfließt. Mhm. Ja, und bin dann wieder zurück zu Auto gerannt, bin da nochmal umgefallen. Wie kam das denn, wenn du hast sie von hinten umgefahren? Ich hab die. Warum lag sie 20 Meter vom Auto entfernt? Ich 20, 15, also nur so geschätzt, ne? Ich weiß das wirklich nicht. Ich hab. Bist du über die Frau drüber gefahren? Nein, nicht über die Frau. Die Frau, die, also die Ältere, die ist leider geflogen mit ihr. Die war ja mit einem Rollator. Wie entflogen? Also die ist geflogen. Ach so, durch den Stoß vielleicht ist sie geflogen. Ja, genau, durch den Stoß. Ist die Frau wieder gesund geworden? Die Frau ist leider verstorben. Wie alt war die Frau? Die Frau war 84. Ist sie noch an der Unfallstelle verstorben? Die ist also im Krankenwagen, also ich war im Krankenhaus, also so ähnlich wie eine Klapse da eingesperrt, und dann habe ich das irgendwann mal mitbekommen, dass die im Krankenwagen dann gestorben ist. Jetzt liegt das Ganze 3 Jahre zurück. Ja, genau. Du hast, gab sich ein Gerichtsverfahren, weil du ja schuld bist? Ja, es gab's, ja, erstmal nicht, weil ich war selber nicht mehr da. Ich wollte mich selber erstmal vom Auto schmeißen. Hat mich meine Mutter zurückgezogen. Gott sei Dank war die dann da, in meiner Nähe. Hat mich zurückgezogen, hat gesagt, das ist doch nicht deine Schuld. Es kann jeden treffen. Dein Leben geht weiter. Und dann habe ich 3 Jahre lang, war ich beim Psychiater, hab mir helfen lassen und halt jenes. Und dann habe ich das Gericht immer verschoben, bis jetzt vor 2 Monaten. Habe ich ein Urteil bekommen. Die haben mir auch gesagt, du bist nicht schuld, du brauchst dich nicht schuldig zu fühlen, du bist noch jung, du bist noch 23 und dein Leben geht weiter. Moment, das hat das Gericht gesagt? Das Gericht, ja. Hat gesagt, du brauchst dich nicht schuldig fühlen, dein Leben geht weiter? Also, mein Richter, mein Anwalt hat das dem Richter so erwähnt. Okay, der Anwalt hat das so gesagt. Ja, ja, also der Anwalt. Ist ja, klar, genau. Nicht der Richter. Zu was bist du denn jetzt verurteilt worden? Also ich habe 3 auf 2 Jahre Bewährung bekommen und 150 Arbeit schon in ein Seniorenheim. Ja. Bist ja noch recht gut davon gekommen. Ja, gut davon gekommen. Aber jetzt habe ich noch ein Problem. Jetzt habe ich noch einen Brief bekommen, dass der Staatsanwalt dagegen ist. Also der ist jetzt nochmal in Berufung gegangen. Also man wirft dir vor, dass du zu rücksichtslos und zu schnell rückwärts da rausgefahren bist. Das wirft man genau. Und genau. Jeder Autofahrer weiß, wenn man vorsichtig zurückfährt und richtig nach hinten guckt, dann sieht man, was hinter einem ist. Ja, genau. Aber ich habe ja, die Dame hatte ja eine Familie, einen Sohn besser gesagt. Und mir wird vorgeworfen, also die Frau hat sich, mit ihrem Sohn gestritten gehabt. Also so heftig, dass sie sich vom Auto geschmissen hat. Und den Sohn, ich hab den Sohn ja einen Brief geschrieben. Moment. Die alte Frau hat sich vor dein Auto geschmissen? Ja, genau. Wer sagt das? So hab ich das gehört. Von wem? Also, unsere Stadt ist klein und da hört man halt solche Gerüchte. Und ich weiß, ob das jetzt stimmt, nicht stimmt. Ich mache mich also so richtig verrückt damit. Ja, Moment mal. War denn der Sohn in der Nähe bei dem Unfall? Der Sohn war in der Nähe, ja, war schon in der Nähe. Also der kam, der war keine Minute dann da. Und später habe ich den auch dann im Krankenhaus getroffen, aber er konnte mich ja nicht angucken. Das war, du hast ja gerade gesagt, das war eine Einkaufsstraße, wo das passiert ist. Nee, nicht Einkaufsstraße. War das eine belebte Straße? Nee, auch nicht. Na, ich will darauf hinaus, gab es keine Zeugen? Da gab es, also zufällig war da eine Zivilkontrolle. Ah. Und die haben das gesehen? Und die haben das gesehen? Die haben das mitbekommen. Und, also und was sagen die? Wie haben die das gesehen? Die haben gesehen, dass ich auf jeden Fall schuld dran bin. Mhm. Dass du zu schnell zurückgerast bist und dass die Frau einfach übersehen hast. Mhm. Genau, und dass ich, wo ich vom Auto ausgestiegen bin, dass ich dann noch gelacht hat. Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Wie soll ich, wenn ich einen überfahre, wenn ich eine Katze zum Beispiel überfahre, vielleicht war das Lachen ein Ausdruck des Schocks. Könnte auch vielleicht sein. Das ist ja auch im Gericht, haben die ja auch so erwähnt. Mhm. So, Mahmut, das ist eine sehr schlimme Geschichte. Und wir sind hier nicht dafür da, zu sagen, wie genau die Rechtslage ist. Aber entscheidend ist ja deine Psyche, deine Seele. Du musst ja jetzt damit leben, dass durch deine Schuld wahrscheinlich ein Mensch ums Leben gekommen ist. Und das ist eine schwere Bürde, die man auf sich trägt. Und du hast ja gerade erzählt, dass du auch schon lange, lange schwere Zeiten hinter dir hast und behandelt worden bist. Ja. Wie geht es dir denn ganz aktuell heute? Mir geht's überhaupt nicht gut. Also ich kann überhaupt nicht schlafen. Die Bilder ziehen immer vorbei. Mhm. Und ich kann das einfach nicht haben. Ich fühle mich einfach sehr, sehr schuldig. Mhm. Weißt du, du hast gerade gesagt, dass du dich anfänglich dir das Leben nehmen wolltest. Ja, das war das erste Jahr. Mhm. Das erste Jahr. Da ging es so, ja, ich nehme mir mein Leben weg. Ich wollte auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall mich vorm Auto werfe. Mhm. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Weißt du, dass ich das eine zu einfache und beinahe feige Lösung gefunden hätte? Ich finde, wenn man eine Schuld trägt, egal welche Art von Schuld, dass man eine Chance hat man im Leben und die solltest du nutzen. Dass man, nachdem man etwas Schlimmes gemacht hat, danach so viel Gutes wie nur irgend möglich in seinem Leben machen sollte. Ich glaube, dann kann man mit einer solchen Schuld leben. Du darfst dich jetzt nicht auffressen lassen von der Schuld und runterziehen lassen. Du darfst nicht depressiv werden. Du musst jetzt dein Leben so führen, dass du ein guter Mensch bist und bleibst. Dann, glaube ich, hast du eine Chance, dass du diese Schuld überwinden kannst. Ja, aber ich sage mal so, wie soll ich das machen, wenn ich dann verurteilt werde und ich habe ja auch Angst, im Gefängnis reinzugehen. Aber du hast eine Bewährungsstrafe. Ich habe meine Bewährungsstrafe und der Staatsanwalt droht mir 2 Jahre. Mhm. Wie soll ich dann noch klar denken können? Mhm. Diese Angst ist da und die Angst ist berechtigt. Genau, und ich sag das immer so, dass ich, wenn ich zum Beispiel die 2 Jahre bekomme, was hoffentlich nicht der Fall sein sollte, dann würde ich lieber mein Leben nehmen, statt mich da 2 Jahre zu quälen. Und mir geht's sowieso schon draußen schlecht. Ja, aber dann sage ich es nochmal. Das wäre der zu einfache Weg für dich. Du musst den schwierigen Weg gehen. Das ist, glaube ich, jetzt dein Schicksal und deine Bestimmung. Mahmut, das tut mir wahnsinnig leid. Ich kann jetzt nicht länger mit dir sprechen, weil die Sendung vorbei ist. Aber ich will dich nicht einfach weg hier rausticken, sondern ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, einverstanden? Okay, ich bedanke mich, Herr Domian. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik, meine Lieben, heute Nacht Tim Dohntke. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, sind wir wieder da. Ich wünsche euch gute Nacht. Tschüss.